was ist passiert? Es ist so anders hier, was ist geschehen? Und warum? Wo ist es hin? Das alte süße Leid, was führt mich fort? Und wohin? Ich weiß, die Gründe sind egal und meistens primitiv. Moral ist, was die Mehrheit tut, und Hass macht produktiv. Man hat mich ausgeraubt, das alte Ich verwischt, die alte Seele tot geliebt. Doch tote Seelen lieben nicht. Zwischen dich und mir, gut und schlecht ist relativ. Die Massen sind apathisch und nur selten objektiv. Man hat mich ausgeraubt und du bist mir entwischt. Ein altes Ich, ein neues Jetzt. Tote Seelen lieben nicht. Ein kleines Stück in mir hat alles überlebt. Sünden, Schmerzen, Sehnsucht und den Weg zurück, wo ich den Rest verlor und es beginnt erneut. Das alte Spiel des Lebens und ein totes Herz. Im Leben nur ein Spiel, wer würde ich es nicht spielen? Warum bin ich noch hier? Ich kann sie kaum noch spüren. Hartes Brot schmeckt besser als verhungern. Und nun such ich sie, nur warum? Ich weiß, die Gründe sind egal und meistens primitiv. Moral ist, was die Mehrheit tut, und Hass macht produktiv. Man hat mich ausgeraubt, das alte Ich verwischt, die alte Seele tot geliebt. Doch tote Seelen lieben nicht. Zwischen dich und mir, gut und schlecht ist relativ. Die Massen sind apathisch und nur selten objektiv. Man hat mich ausgeraubt und du bist mir entwischt. Ein altes Ich, ein neues Jetzt. Tote Seelen lieben nicht. Du bist ein Wrack, du bist kaum noch am Leben. All deine Macht hat dir nichts weiter eingebracht. Du versteckst dich, du bist hässlich, du bist abscheulich. Ich weiß, die Gründe sind egal und meistens primitiv. Moral ist, was die Mehrheit tut, und Hass macht produktiv. Man hat mich ausgeraubt, das alte Ich verwischt, die alte Seele tot geliebt. Doch tote Seelen lieben nicht. Zwischen dich und mir, gut und schlecht ist relativ. Die Massen sind apathisch und nur selten objektiv. Man hat mich ausgeraubt.